Abschnitt 5 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hoffnung, 1910. Von meiner Hoffnung lass ich nicht, ich ließe denn mein Leben, dass einmal noch das Weltgericht ein Lächeln muss umschweben. Und kann es nicht durch Gott geschehen, dass ich die Menschheit liebe, so muss es mit dem Teufel gehen, dem sich die Welt verschriebe. Der Teufel hohl, Gesetz und Zwang, samt allen toten Lettern, er leih dem Geiste Mut und Drang, die Tafeln zu zerschmettern. Am Anfang trennte Gottes Rat die Guten von den Bösen. Am Ende steht die Menschentat, den Gottesbann zu lösen. Stumm starrt der Weltengeist und friert, wo wild Begriffe toben. Wenn einst das Wort die Tat gebiert, wird er uns lächelnd loben. Ende von Abschnitt 5.